Erster Jahwe ist König. Die Völker sollen zittern. Er sitzt über den Engeln. Die Erde soll beben. Zweiter Jahwe ist groß in Zion. Er ist mächtig über alle Völker. Dritter, sie sollen seinen großen Namen loben. Sein Name ist heilig und macht Angst. Vierter, du bist König und liebst das Recht. Du hast das Richtige getan. Du warst gerecht zu Jakob. Fünfter, ehrt Jahwe, unseren Gott. Kniet nieder vor seinem Fußschemel. Er ist heilig. Sechster, Mose und Aaron waren seine Priester. Samuel rief seinen Namen an. Sie riefen zu Jahwe. Er hörte sie. Siebter, er sprach zu ihnen aus einer Wolke. Sie hielten seine Gebote. Sie folgten seinen Regeln. Achter, Jahwe, unser Gott, du hast sie gehört. Du hast ihnen vergeben. Aber du hast auch ihre schlechten Taten bestraft. Neunter, ehrt Jahwe, unseren Gott. Kniet nieder vor seinem heiligen Berg. Denn Jahwe, unser Gott, ist heilig.